Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte den Bauplatz der neu zu errichtenden Augenklinik Ryugyong. Er wurde begleitet von führenden Kadern der Partei und Armee. Er sagte, dass es seit langem seine Konzeption und sein Wunsch gewesen sei, für das Volk eine moderne Augenklinik zu errichten. Er freue sich sehr, dass die Bauarbeit auf vollem Toren stattfinde. Nach der Begutachtung der Standortverteilungszeichnung der Augenklinik Ryugyong und ihres Grundrisses machte Kim Jong-un einen Rundgang durch den Bauplatz und gab dabei wertvolle Hinweise für den Bau der Klinik. Wichtig beim Bau der Augenklinik Ryugyong ist es, so unterstrich er, die innere und äußere Gestaltung des Objekts so zu verrichten, dass die Eigenschaft als spezielle Klinik für Augenkrankheiten und gleichzeitig als eine multifunktionelle komplexe medizinische Basis mit dem Service für Brillen belebt wird. Man soll gemäß dem Entwurf die äußere Dekoration eigentümlich machen, dass man intuitiv erkennen kann, dass es sich hierbei um eine Augenklinik handelt. Auch alle Bestandteile des Bauwerkes soll man auf höchstem Niveau errichten. Die Revue mit ambulante und stationäre Behandlung und das Brillengeschäft sollen sich dem modernen Schönheitsgefühl anpassen und günstig für Krankheitsbehandlung und Kundendienst sein. Um das Gebäude strikt nach dem Prinzip Ästhetik, Komfort und Nutzbarkeit aufzubauen, sollen die Betriebe für Konstruktion, Bau und Bewirtschaftung verstärkt kooperieren, das Verantwortungsbewusstsein und die Forderung erhöht werden und ist die Aufsicht über den Bauverlauf ordnungsgemäß zu machen. Neben der Forcierung des Baus der Augenklinik Ryugyong soll man sich schon jetzt auf den ordentlichen Betrieb der Klinik vorbereiten. Diese Klinik soll das höchst entwickelte Krankenhaus für Augen in unserem Land sein. Die Partei wird der Klinik alle notwendigen modernen medizinischen Anlagen, Geräte und Ausstattungen besorgen. Sie wird dem Brillengeschäft der Klinik die materielltechnischen Mittel dafür komplett zur Verfügung stellen, nach wissenschaftlicher Diagnose und Verordnung die Brillen herzustellen und den Kunden entsprechend ihrem Geschmack, Geschlecht und Alter Brillen mit unterschiedlichen Formen und Funktionen anzubieten. Wenn die Augenklinik Ryugyong fertig gebaut wird, bedeutet es, dass in den letzten einigen Jahren jedes Jahr eine moderne, spezialisierte medizinische Einrichtung entstanden ist. Damit demonstriert unser Land, indem sich die Partei und der Staat verantwortungsbewusst um das Leben der Bürger und ihre Gesundheit kümmert, nachhaltig die Überlegenheit seines sozialistischen Gesundheitssystems. Unsere Bürger sollen den Vorteil der sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht mündlich oder schriftlich zu wissen bekommen, sondern durch die sozialen Fürsorgen wie das sozialistische Gesundheitssystem am Leibe spüren. Dafür soll auch die Augenklinik Ryugyong zum Volkskrankenhaus werden, das den Willen unserer Partei zur Wertschätzung des Volkes, zur Verehrung des Volkes und zur Liebe zum Volk widerspiegelt. Man soll die Augenklinik Ryugyong zum weltbesten Krankenhaus für das Volk und einem einwandfreien Krankenhaus auch für die nächsten Generationen aufbauen und so schnell wie möglich dem Volk schenken. Genosse Kim Jong-un gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Erbauer im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas das Feuer des Schaffens vom Malima-Tempo energisch entfachen und so vor dem 10. Oktober, Gründungstag der Partei, die Augenklinik Ryugyong auf bestem Niveau fertigstellen werden.